Nummer 2. Sie hören die Ansage in der Straßenbahn. Guten Tag, verehrte Fahrgäste. Aufgrund der Bauarbeiten auf dem Schienennetz wird der Schienenverkehr ab Köln-Messe unterbrochen und auf Busse umgeleitet. An der Station stehen für Sie Busse bis Trimbornstraße bereit. Sie können dann wieder auf die Straßenbahn wechseln und bis zur Endstation fahren. Vorsicht! Gäste, die von der Endstation den Anschlusszug nach Rheindorf nehmen wollen, können auch mit dem Sonderbus bis Rheindorf Marktplatz fahren, ohne umzusteigen. Es muss jedoch in allen Fällen mit Verspätungen gerechnet werden. Die Bauarbeiten werden bis zum 31. Januar anhalten. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns. Wir wünschen Ihnen trotzdem eine gute Fahrt, Ihre Verkehrsbetriebe.